Ausländische Medien berichteten vom 2. bis zum 6. Februar über die revolutionäre Tätigkeit vom verehrten Marschall Kim Jong-un. Die Nachrichtenagenturen TASS und TV-ROS, die Internetnachrichtenagentur DATA und die Internetzeitschrift Rimchichi von Russland, der Hongkonger Satellitenfernsehsender Phoenix und die Internet-Homepage Fanchu Wang von China, die Nachrichtenagentur Kyodo von Japan, die Zeitung Vientiane Times von Laos, die Internetzeitschrift Nepal Today von Nepal, die Zeitung Al-Yaum Al-Sabiya von Ägypten und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sung-Ismus, Kim Jong-il-Ismus Studentenkomitees, des nationalen Zuche-Ideologie-Studentenkomitees der Demokratischen Republik Kongo, der spanischen Zuche-Ideologie-Studentengruppe PASCO und des afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit dem Hauptsitz in Nigeria meldeten, dass Kim Jong-un die neu gebaute Waisenheim-Grundschule Pyongyang besucht hatte. Die russische Internetzeitschrift Rimchichi und die Internet-Homepage des tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan brachten Nachricht über seinen Besuch auf dem Platz der Ryomyung-Straße. Die Massenmedien zeigten die Bilder von Kim Jong-un.